der Mond auf den Himmel entgegen doch stand. Da schwur er beim Kaiser ganz zornig und kalt, den Feinden zu weisen die deutsche Macht. Besen das Land reingemacht, du heirast das Samen.